aus. Und jetzt noch ein Stück. Verdammte große Haus. Hinein und nicht zurück. Willkommen in der Welt. Irgendjemand schreit noch hier. Nichts, was sonst auffällt. Doch jetzt ist sie die Gier. Hinauf, der Kick ist laut. Hoffnung, Verkauf, Zweifel, verschaut. Und wäre doch so wunderschön, wird alles jetzt kein Ende nehmen. Wäre doch das Beste der Welt. Doch richtig allemal. Die nächste Tür in Sicht. Weit weg die ganze Qual. Und Zeit ist hier nicht leer. Selbst aber wird zum Rausch. Vor mir nur noch das Meer. Ich geb dies her als Tausch. Hinauf, der Kick ist laut. Hoffnung, Verkauf, Zweifel, verstaut. Und wäre doch so wunderschön. Wird alles jetzt kein Ende nehmen. Das wäre doch das Beste der Welt. Der Griff zum Telefon, hallo, es ist jetzt Schluss. Und rückt mich wieder raus, genau das nicht gewollt. Deswegen nun Applaus, der Stadt noch lang gezollt. Zurück, sie aus, macht nah hinter mir. Das Glück, ein Sicht, ein Tag. Es wäre doch so wunderschön, wird all das jetzt kein Ende nehmen. Das wäre doch das Beste der Welt. Es wäre doch so wunderschön, wird all das jetzt kein Ende nehmen. Das wäre doch das Beste der Welt.